letzte Menschen quetschen sich in Schatten durch die Gänge. Überall Studenten, wie aus dem Mai gepellt, eine leichte Gruppe. Ich hab mich längst vom Ziel verlaufen. Um die Ecke gebogen, der nächste Sturm wird sie wegspülen. Sie sagen, habe Spaß, aber so jung kann ich nicht werden. Stein wirklich von Russen oder von den Menschen. So flüchtig die Gespräche, sie lassen sich austauschen wie alte Hemden. Die Einzelgänger bleiben einzeln. Sehen. Hunde müssen draußen bleiben. Was hat dich denn hier verschlagen? Ich frag dich, wo du herkommst, um es morgen zu vergessen. Ich kann hier für mich wohnen, ohne jemals aufzutauchen, mich wie eine Nummer fühle. Mich so darstelle, dass ich es zu was bringe und wie ein Schatten fliehe. Ich folge den Gedanken, der Mut packt meinen Kopf. Ich mal wieder an das Ungewiss. Nur noch mein Kopf könnte mich ausbremsen. Ich dräng sie aus den Träumen, die hinterfragen Gedanken. Im Nichts verstehen, fest entschlossen. Ich weiß nicht, wo es hingeht, doch was soll man hier verpassen? Ich kann sie nicht mehr leben, diese schnellen Tage. Der nächste Morgen wird mein letzter sein. Die Nächte wollen mich bremsen, doch mich trägt die Menge. So will ich nicht aufstehen.